wird sie euch führen, tralali, tralala. Tralalalalalalali, tralala. Tralalalalalalali, tralala. KI ist doof, KI ist doof. KI ist doof, KI ist doof. KI ist doof, KI ist doof. KI ist doof, KI ist doof. Lasst euch nicht verführen, tralali, tralala. Lasst euch nicht verführen, tralali, tralala. Tralalalalalalali, tralala. Tralalalalalalali, tralala. KI ist doof, KI ist doof. KI ist doof, KI ist doof. Lasst euch nicht verführen, tralali, tralala. Sonst wird sie euch führen, tralali, tralala. KI ist doof, KI ist doof. KI ist doof, KI ist doof.